wollte nochmal einen Schritt zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Der hat Naked und Kluge erwähnt. Und ich habe mir das Buch mal angeguckt. Das war damals ein sehr bekanntes, wichtiges Buch innerhalb der linken Szenerie und hat auf einer politisch-strategischen Ebene versucht zu klären, was denn eine Gegenlichkeit, wie man wahrscheinlich heute sagen, damals dieses proletarische Öffentlichkeit denn sein könnte. Und genau das, was du eben jetzt geschildert hast, was Peter Bruckner versucht, anhand der SPK deutlich zu machen, in welche Art von Isolierung wir reinkommen, das habe ich hier gefunden auf Seite 115 in eben diesem Buch, Oskar Naef, Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Organisiert sich die Arbeiterklasse, das kann man jetzt sich denken, SPK als kleines Detail davon, organisiert sich die Arbeiterklasse wirksam als separates Lager, abgetrenntes Lager innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, so reduzieren sich damit die Tendenzen zu einer das Ganze umfassenden proletarischen Öffentlichkeit. Wird die Organisation des proletarischen Lebenszusammenhangs nicht in Richtung auf eine solche proletarische Öffentlichkeit freigesetzt, das war genau das, was du eben hattest da, Peter Bruckner auch angeführt hat, also ist die Öffentlichkeit nicht vorhanden, so unterliegt diese Organisation des Lagers einer eigentümlichen Dialektik. Obwohl sie beabsichtigt, sich gegen alle Formen des bürgerlichen Lebenszusammenhangs abzudichten, die Individuen gegen sie zu immunisieren, reproduziert sie unbewusst die Mechanismen der bürgerlichen Öffentlichkeit. Ausgrenzung, Scheinöffentlichkeit, Diktatur der Verfahrensregeln. Sie ist von Wertabstraktionen durchzogen. Wenn irgendwo, dann wird an diesem Punkt sichtbar, wie weit sich die Lagermentalität zahlreicher kommunistischer Organisationen von der leninischen Parteikonzeption entfernt hat. Das Letztere ist jetzt ein Spezialschlenker, aber den lasse ich jetzt mal beiseite. Das gesamte andere Geschilderte trifft explizit auf die SPK zu. Und ich denke, in dem Gutachten hatte auch der Peter Bruckner genau das vor Augen, dass diese Art von Isolation in einer Öffentlichkeit, die auch dann nicht mehr gesucht wird unter diesem Druck, ne? Hat am Anfang mal gesagt, Jäger und Gejagte bestimmt im Prinzip nur noch das Verhältnis innen-außen, dass dadurch die Isolation quasi komplett wird. Und das, was du gesagt hattest, was in dem Gutachten dann auch erwähnt wird, dieser Paranoia, die dann entsteht, dass also überall der Staatsschutz nur noch gesehen wird, dass das eine reale Grundlage hat, sondern es nicht diesen Gruppen nur anlassen kann und sagen, was ist mit denen eigentlich los, was isolieren die sich denn so seltsam. Diese Dialektik ist ganz wichtig. Und in dem Text, den ich dann bearbeitet habe, gehe ich jetzt nochmal kurz darauf ein, was ist denn jetzt eigentlich der Versuch gewesen, dieser Klemme zu entkommen. Es ist nicht so gewesen, dass nur in Heidelberg versucht wurde zu praktizieren. Peter Bruckner selber schreibt davon, dass es in München und in Berlin Ansätze gegeben hat. Ich habe mich jetzt versucht, darum zu kümmern, herauszufinden, was da gewesen ist. Ich muss allerdings sagen, rein numerisch ist das also ganz minimal gewesen. Vorhin haben wir ja gesagt, so 40 Leute sollen es gewesen sein, bis zu 150, die keiner gesehen hat. Es geht mir jetzt auch nicht um die numerischen, mir geht dabei darum, etwas, was innerlinks in der Praxis häufig passiert, ohne eine Vermittlung kann anderswo innerhalb der Gesellschaft auch nichts entstehen. Und das ist jetzt auch bei SPK so gewesen. Darauf setzen, dass das ein Selbstläufer wird, dass da andere Leute sich schon irgendwie da angestoßen fühlen. Bei der letzten Veranstaltung hatte ich das im anderen Kontext auch schon mal erwähnt. Hat man jetzt eine Frau sich überlegt, dass es in anderen Städten sowieso geht, dass mal einer dahin fährt und so ist das dann auch gelaufen. Jemand fährt mal nach Berlin und in andere Zentren, nach Frankfurt, da hat es nicht geklappt, und guckt mal, ob da Genossinnen und Genossen sind, die sowas Ähnliches probieren in einer bestimmten Kontexte. Und genau das ist natürlich nur dann ein ganz kleiner Versuch geblieben. Heidelberg hat ja einen genuinen Ausgangspunkt gehabt, auch durch die Personalsituation. Und damals war es aber verpönt, auch von Personalisierung überhaupt zu sprechen, dass bestimmte Figuren in bestimmten eine Möglichkeit entwickelt haben, sich erarbeitet haben, andere mitzureisen, ist nur, man gibt Unterschiede da eben innerhalb auch der politischen Linken. Das wurde damals aber rigoros bestritten, sondern es wurde davon ausgegangen, wenn da einer hingeht und sagt, wir haben es so und so gemacht, macht ihr auch mal, macht's gut. Das war's dann. Und entsprechend waren das also in Berlin nach meinen Recherchen drei Leute, die es versucht haben, innerhalb der Berliner Charité sowas zu machen. Und in München weiß ich nicht das Krankenhaus, aber ich habe da von zwei Personen das gelesen in einer Fußnote, dass die das probiert haben, aber damit relativ kläglich in der kleinsten Zelle gescheitert sind, die zwei Personen. Auch ganz klar, weil es war von außen herangetragen. Die Situation selber vor Ort hat es gar nicht so hergegeben. Die Widersprüche gab es durchaus da, die die SPK angesprochen hat. Das ist gar keine Frage, politisch richtig gesehen. Aber die Leute waren nicht an der Stelle, dass sie jetzt losgehen und zusammen sowas probieren. Da ist jetzt auch mal der Bezug zu dem, was ich vorhin am Anfang aus der Radikalität habe. wichtig. Und genau das ist auch ein Fazit, was der Peter Brückner zieht. Ich habe das hier in der letzten These nochmal zusammengefasst, die ihr alle auch vorliegen habt. Das Entscheidende ist nämlich, dass innerhalb der Gesellschaft die Arbeit nicht mehr erfolgt. Und zwar, der Grund ist dafür die Universalisierung des Krankheitsbegriffs, die historisch im Kapitalismus entstandene zweite Natur des Menschen, nach Karl Marx, wird ausschließlich als Krankheit definiert. Entsprach der Verlust von erkennbaren Praxisfeldern. Es war nicht mehr irgendwo auszumachen, wo können wir agieren. Organisierte Interessen können nicht mehr in gesellschaftlichen Teilbereichen erstritten werden, weil die Gesellschaft an sich als totalisiertes nur noch wahrgenommen wird. Eine Entwicklung des Kampfes in der Gesellschaft, so Brückner, nicht die bloße Abgrenzung und Wiederholung von Konflikten, das war nämlich das, was die SPK im jäger-gejagten Verhältnis nur noch produzierte, hätte das SPK, also Peter Brückner, am organisatorischen Leben halten können. Was auch eine wichtige Einsicht war und auch ein wichtiger Versuch von Peter Brückner, in die Linke hineinzuvermitteln. Diese Isolationstendenzen, die sich ja nicht nur beim SPK damals historisch deutlich zeigten, sondern auch in anderen Gruppierungen, auch in der späteren Linke.